Grüß Gott, Kinder. Ihr kennt ja inzwischen alle guten und schlechten Eigenschaften von Pumuckl recht genau. Aber habt ihr schon gewusst, dass er auch schrecklich eifersüchtig sein kann? Der Kobold verträgt es überhaupt nicht, wenn der Meister Eder noch zu einem anderen Lebewesen nett, gütig und nachsichtig ist. Nicht einmal zu einer Katze soll er nett sein, auch nicht, wenn sie noch klein und hilflos ist. Meister Eder hat das auch nicht gewusst, bis neulich diese Geschichte passiert ist. In der Werkstatt lief gerade keine Maschine. Es war so still, dass man deutlich ein Miauen hörte. Bist jetzt du das, Pumuckl? Oder kommt das von draußen? Was? No, das Miauen. Hörst du es denn nicht? Ach so, ja, ja, das höre ich schon lange. Dummes Gemaunze. Wie kannst du nur denken, dass das von mir kommt? Noch nie in meinem Leben habe ich gemiaut. Geh zu. Du hast doch schon einmal bellt. Warum sollst du denn da zur Abwechslung einmal miauen? Mei, oh mei, oh mei, das klingt ja ganz armselig. Da muss ich jetzt direkt nachschauen. Die Katz muss vor der Tür sitzen. Ja, ja mei, ein ganzer junges Katzerl. Wo kommst denn du her? Hä? Da rein nichts. Da herin ist nichts für die Katzerl. Da herin ist gar nichts für kleine Katzen, auch nicht für große. Kisch, kisch, kisch, geh wieder raus. No, pst. Wenn du nicht gleich rausgehst, dann zieh ich dich an deinem Schwanz und an deinem dummen weißen Ohr. Nix wert dazu. Oh mei, die ist ja halber verhungert. Schau, wie es schnuppert. Was es da schon zum Schauen gibt. Alle Katzen schnuppern und alle Hunde schnuppern und alle Hasen schnuppern. Da käme man ja aus dem Schnuppern und aus dem Schauen nicht mehr heraus. Oh, ganz zaundürr. Ich bin auch zaundürr. Jetzt sei doch nicht so giftig. Das Viecherl ist doch nett, ganz schneeweiß und bloß die Pfoterln sind schwarz. Du tust ja gerade, als wär's eine Schlange. Das kleine Katzel. Ja, Hunger hast. Komm, kriegst was. Ich hab eine Wurst. Nein, wie's mir um Fürs schmeichelt. Das wird schmeicheln, wenn ich das schon höre. Schleicheln und schmeicheln. Die ist entweder irgendwem auskommen. Oder es hat irgendein Katzjunge gekriegt und die Leute haben das Viecherl einfach auf die Straße gesetzt, weil sie es loshaben wollten. Und wir wollen die Katze auch wieder loshaben? Ja, wer sagt denn, dass ich es behalten möchte? Wer weiß. Ich schreibe gleich nachher einen Zettel und Stiftlin an die Hauswand. Und der Kramerin sage ich es auch. Aber jetzt kriegt es zuerst einmal was zum Fressen. Miserl, da komm her. Komm, Miserli, wir gehen jetzt nauf in die Küche. Was, du trägst die Katze? Die hat doch selber Füße, gleich vier Stück. Mich trägst du nie und ich hab bloß zwei. Aber du weißt, wo die Küche ist und die Katze nicht. Von meiner Wurst kriegt die Katze nichts. Aber von der mein. Und der Mulcherl kriegst du auch. Gell? Hoffentlich hab ich noch nur. Ein Mulcherl und ein Wursterl und ein Katzerl und ein Zeiterl hat er plötzlich auch. Niemand hört zu arbeiten auf, wenn ich Hunger und Durst habe. Und ich habe auch Hunger und wie und Durst und wie. Und ich gehe jetzt auch in die Küche auf eigenen Füßen. Bitte schön, ich muss nicht getragen werden. Und ich esse jetzt die ganze Wurst auf. Ich habe auch Hunger. Oh, schau nur, wie sie schmeckt. Das Viecherl hat schon lange nichts mehr gekriegt. Ich auch nicht. Du hast doch erst vor einer Stunde gegessen. Ja, vor einer Stunde. Naja, aber von mir aus. Da habe ich nur einen Leberkäse. Bitte schön, lass das schmecken. Geh, jetzt hast du noch Durst. Aber ich habe nicht mehr eine Milch da. Ich hole eine Milch. Ich muss sowieso Zigaretten holen und einen Zettel ans Dorf vorne hinmachen. Wäre das nicht viel einfacher, wenn nicht du fortgehen würdest, sondern die Katze? Dann sparst du dir nämlich die ganze Arbeit. Die soll doch wieder dahin gehen, wo sie hergekommen ist. Ja. Wenn du sie nicht reingelassen hättest, dann wäre sie ja auch wieder weggegangen. Schon, aber vielleicht wäre es eingegangen. Schaust du nur, oh, wie es ausschaut. Wenn ich die so wieder rausjag, packt's doch der nächste Hund und beißt zusammen. Ich bin gleich wieder da. Wo ist mein Zettel? Ich hab auch Durst, ich will auch Milch. Du hast doch noch nie in deinem Leben eine Milch, Mensch. Ja, weil ich noch nie welche bekommen habe. Sag einmal, bist du auf die Katzfutter neidisch? Ich? Ja. Auf eine Katze? Mhm. Ich kann das Schleichschmeichel-Viehzeug nur nicht leiden. Okay. Die kriechen in Betten und solche Sachen. Ah. Die machen auf den Boden und die... Oh, an den Geruch mag ich überhaupt nicht denken. Das riecht ja jetzt schon so, als ob die vielleicht und so... Ja, ja. Die Einbildung macht Leute krank. Ich bin kein Leut und ich bilde mir auch nichts ein, aber krank... Krank werde ich bestimmt. Das glaube ich ja, nicht. Ja, doch, mir ist schon völlig schlecht. Okay, jetzt. Ich mag die Wurst nicht mehr essen. Ja, ja, ja. Weil du es nicht mehr runterbringst. Das ist alles. Aber du kannst sie ja stehen lassen. Ich gehe jetzt so schnell. Ich bleibe nicht alleine mit einer Katze in der Küche. Ja, ist mir auch lieber. Wer weiß, was du anstellst. Also komm nur mit runter in die Werkstatt. Und da herum machen wir die Tür zu. Ja, ja. Das machen wir auch. Oh, ich gehe in die Werkstatt. Ich bin krank. Ich muss mich in mein Bett legen, bevor sich die Katze hineinlegen kann, jawohl. Und ich werde ein Gedicht machen. Ein Gedicht, sage ich dir. Ein krankes gegen die Katze sein Gedicht. Ja, das magst du. Mhm. Und ich bring dir eine Mehl mit, damit du wieder gesund wirst. Ich will keine Katze im Haus. Auch keine kleine Katze. Die wird dann immer größer und größer und wächst und wächst und wächst und dann plötzlich wächst sie mir über den Kopf. Ich lasse mir hier nichts über den Kopf wachsen. Vor allem kein Schleichtier mit Glusteraugen, das immer gestreichelt wird und so. Wart nur. Lalalala. Katze, Schleichepfote, Glusterauge, Unglücksbote, Stinketier und Beinumschmeichler, Meister, Eder, Lieblingsstreichler, magst du noch so viel miauen, ich werd dich zum Haus raushauen. So, das ist ein Gedicht. Das ist das dichteste Gedicht meines Lebens. Während der Pumuckl mit gesträubten Haaren in der Werkstatt hin und her rannte, holte also Meister Eder einen Liter Milch und gab in allen Läden bekannt, dass ihm eine kleine Katze zugelaufen sei. Den Zettel mit dem gleichen Inhalt heftete er an das Hoftor. Dass sein Pumuckl etwas gegen die kleine Katze hatte, belustigte ihn eher, als dass es ihn erzürnte. Kann man Hund und Katze zusammengewöhnen, dachte er, dann muss man auch einen Kobold und eine Katze zusammengewöhnen können. Anfängliche Abneigung gibt oft die dicksten Freundschaften, dachte er. Zurückgekehrt ging er mit der Milch gleich nach oben in die Küche. So, der Lamizi, jetzt wirst gleich schrecken. Schau, was ich da hab, ein Mulcherl. Gell? Ja, das ist das Richtige für dich. Hast du für mich auch was mitgebracht? Freilich, ja. Auch ein Mulcherl. Was für ein Mulcherl? Wenn ich das Katzengeschlecke höre, dann vergeht mir der ganze Appetit. Da kann dir nicht viel vergehen. Schließlich hast du heute schon zweimal gefrühstückt. Verlauter Futterneid. Zweimal ist kein Mal. Ja, freilich. Den Rest von den Leberkäse hast du schon immer runtergebracht. Oder? Hast du ihn da noch gegessen? Weil er nicht mehr da ist. Was? Der Rest ist nicht mehr da. Ich habe ihn nicht gegessen. Ich habe ihn mir aufgehoben. So? Ja, wo hast du denn aufgehoben? Da, auf dem Tisch, auf dem Teller. Auf dem Tisch? Und der ist jetzt leer. Ja. Die Katze! Die Katze hat meinen Leberkäse gestohlen. Ja. Sie hat ihn weggefressen. Die Katze ist ein Dieb. Was heißt da Dieb? Eine Katze ist eine Katze. Ja, und gestohlen ist gestohlen. Wenn ich sowas täte... Ja, da ist doch ein kleiner Unterschied zwischen dir und einer Katze. Wenn du was wegnimmst, dann bin ich ein Kobold. Ja, aber einer, zu dem man sagen kann, das darfst nicht. Und der das auch versteht. Aber wenn eine Katz was wegnimmt, nachher sind wir schuld, weil wir es haben rumliegen lassen. Das verstehst du doch, oder? Nein, das verstehe ich nicht. Das verstehst du nicht? Nein, weil nämlich, wenn, ganz einfach, wenn eine Katze ist, dann ist auch ein Kobold ein Kobold. Und wenn du die Katze nicht schimpfen darfst, weil sie eine Katze ist, dann darfst du auch einen Kobold nicht schimpfen, weil er ein Kobold ist. Ja, Schmarrn ist das. Das ist kein Schmarrn, sondern die Wahrheit. Jetzt hör endlich auf. Du bist einfach unerträglich. Aber die Katze, die ist erträglich. Ja. Sie stinkt und ist erträglich. Sie schleicht und ist erträglich. Sie stiehlt und ist erträglich. Aber ich... Der Kobold Pumuckl, ja, Nachfahre der Klabauter. Ich bin unerträglich. Ja, halt schon. Ich bin beleidigt. So, und ich gehe. Jawohl. Ja, also nachher geh. Weit weg gar nur von mir aus. Nein, ich gehe nicht weit weg. Ich gehe nur in die Werkstatt. Und dort bin ich ein Kobold. Jawohl. Ein Kobold. Mit diesem finsteren Vorsatz rannte der Pumuckl in die Werkstatt und hüpfte dort aufgeregt von der Hobelbank auf die Kreissäge und von der Kreissäge auf den Bretterstapel. Aber, wie ihr euch denken könnt, das genügt ihm keineswegs. Ich bin ein Kobold, ein fürchterlicher Kobold. Wie bin ich denn gleich am allerfürchterlichsten? Da muss ich jetzt mal schnell nachdenken. Ah ja, wenn ich alles hinunterwerfe. So, zuerst mal die Nagelschachtel. So, und jetzt den Hobel. So, und jetzt den Hammer. So, das wäre das Erste. Und jetzt, was tue ich denn jetzt noch schnell? Ah, ich merke, ich bin schon fast gar nicht mehr gewöhnt, ein Kobold zu sein. Das muss jetzt anders werden, ganz anders. Jetzt muss wieder das Verstecken losgehen. Was verstecke ich denn gleich? Die Schlüssel. Ja, das ist immer sehr ärgerlich für einen Menschen, wenn er Schlüssel suchen muss. Wo sind denn die Schlüssel? Hallo? Hallo, ihr dummen Schlüssel. Nicht ich will euch suchen, sondern Meister Eder soll euch suchen. Oh, halt, da steckt einer in der Werkstatttür. So, weg damit und hui, schnell weg in die Schaukel. Jetzt wird er sich gleich schrecklich ärgern. Was hat denn da gerade so gescheppert? Oh, Verschiedenes. So? Wenn eine Katze sein darf, dann darf ein Kobold auch ein Kobold sein. Ah, so. Ja, ja, ja. Na ja, da schau her. Ja, was ist denn das? Mir liegt es gut am Boden. Ja, aber das ist dir doch noch nie gut auf dem Boden gelegen. Ah, ich finde es ganz praktisch. Was schon mal am Boden liegt, das kann niemand runterfallen. Ja, aber du brauchst doch sicher den Hammer und die Zange. Na, ich brauche nur die Kreissäge. Und die hast du nicht runterwerfen können. Ja, du ärgerst dich überhaupt kein bisschen? Ich? Na, das Nunterwerfen, das ist eine von deinen ältesten und dümmsten Späß. Da sieht man nur, dass dir gar nichts Neues mehr einfällt. Wahrscheinlich hast du auch noch irgendwas versteckt, hm? Ich nehme an, einen Schlüssel. Den mehrer fällt dir ja auf dem Gebiet nicht ein. Puh, mir wäre schon noch mehr eingefallen, wenn du nicht gekommen wärst. So. Ah, hab ich's also erraten. Und was wett man? Dass du den Schlüssel entweder in dein Bett oder in deine Schaukel versteckt hast. Nein, nein, nichts wetten wir. Ja, nachher kann ich den Schlüssel ja wieder rausholen. Da ist er ja. Du bist abscheulich, du bist ganz abscheulich. Du ärgerst dich nicht und du hast nur noch die dumme Katze lieb. Ja, ja. Die Katze, die stiehlt. Du wirst sehen, die stiehlt auch immer nur dasselbe. Jawohl, der fällt auch nichts ein. Die stiehlt immer nur Fleisch und Wurst. Stimmt. Aber uns macht mich halt ein wenig nachdenklich an der Geschichte, Pumuckl. Bei einer Katz, da weiß ich, dass bloß nach ihrem Katzeninstinkt handelt. Und drum habe ich gesagt, eine Katz ist eine Katz. Aber von meinem Kobold habe ich allerweil gedacht, der kann denken. Und jetzt stellt sich raus, der ist genauso wie eine Katz. Hast recht, ein Kobold ist ein Kobold und was Besseres wird nicht draus. Was hast du gesagt? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Ich kann aber denken. Ja. Ich kann sogar sehr gut denken. Und sehr schlau. Na ja, wenn ich mir so die Nägel da am Boden anschaue. Die Nägel, die kann ich ja wieder wegräumen. Das heißt, wenn du die Katze wegtust. Na, die tue ich nicht weg. Dann tue ich auch nicht die Nägel jedenfalls weg. Nicht gleich. Kann doch sein, dass jemand kommt und sie abholt. Ja, aber wenn sie niemand abholt? Das weiß ich noch nicht, was ich nachher tue. Da muss ich noch drüber nachdenken. Ja, da werde ich auch drüber nachdenken. Ich kann das nämlich sehr gut. Das glaube ich nicht. Doch. So wenig, wie du die Nägel aufräumen kannst. Ich kann keine Nägel aufräumen. Alles kann ich, alles. Ich bin viel gescheiter als eine Katze. Du wirst es schon sehen. Ah, da bin ich aber neugierig. Eins steht fest. Eine Katz kann genauso eine Schachtel mit Nägeln runterwerfen, aber wieder zusammenräumen. Das kann keine Katz nicht. Denk doch einmal drüber nach. Wenn's kannst. Oh, das kann ich. Ich muss jetzt zu einem Kunden. Also dann, auf Wiedersehen, Pumuckl. Auf Wieder... Oh, du wirst schauen. Oh. So, was ist denn ein dummer Nagel und eine dumme Schraube. Nochmal ein dummer Nagel und nochmal eine dumme Schraube. Ihr könnt nicht denken, im Gegensatz zu Kobolden, die sind klug, jawohl, klug. Und auch der Katze werde ich zeigen, dass ich denken kann. Ich werde denken, wie ich sie fortjagen kann. Ach so, der Meister Eder hat die Werkstatttür abgesperrt. Zu dumm. Ja, dann muss ich eben noch schärfer denken, wie ich das Schleichtier loswerde. Mal nachsehen, was die da oben tut. Da gehe ich jetzt mal rauf und werde mich mal erkundigen, ob die Katze vielleicht wieder irgendetwas stiehlt. Und wenn die Katze stiehlt und wenn zufällig das Fenster auf ist, dann kann ich... Ui, die schläft. Ach, wie süß. Was? Die liegt ja da und schläft, faul und vollgefressen. Hey, du, ja, blinzel nur mit einem von deinen grünen Schlitzaugen. Kannst ruhig deine Pfoten einringeln. Ich weiß auch so, dass sie schwarz sind. Schämst du dich eigentlich gar nicht, dumme Katze? Jawohl, du bist dumm. Du kannst nämlich nicht denken. Aber ich kann denken. Schlaf nicht, wenn ich mit dir rede. Wie wär's eigentlich, wenn du hier zum Fenster hinaus springen würdest? Schau, ich mache es weit auf. So, und jetzt spring doch mal schön. Ach, du willst nicht. Ja, dann muss ich dir eben einen kleinen Stoß geben. Fein gesprungen, nur leider nicht auf das Fenster, Simpson. Aber warte, ich werde dich schon los. Wenn ich dich nicht dazu bringe, wo hinaus zu springen, dann bringe ich dich vielleicht dazu, wo hinein zu springen. Irgendwo, wo dich der Meister Eder nicht mehr findet, wo du weg bist. Weg. Also zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Kasten zum Beispiel. Wie wär's zum Beispiel mit einem Kohlenkasten? Hm? Da bist du doch sehr gut aufgehoben. Ein bisschen schwarz wirst du werden, aber das passt ja sehr gut zu deinen Pfoten. Hm. Oh, wie gut, dass der Kasten kleine Räder unten dran hat, sonst könnte ich das gar nicht ziehen. So, das hätten wir. Aha, sie ist neugierig. Die ist neugierig, die dumme Katze, die kommt her und meint, dass da eine Maus drin ist. Das ist das Mäuschen. Hörst du es? Ein feines, feines Mäuschen. Ja, hier. So, ich habe sie gefangen. Ich habe sie gefangen. Oh, das ist ja fein gegangen. Die Katze, die ist eingefangen und keiner wird mehr bangen und nach der Katze verlangen. Ich kann nicht nur denken, ich kann sogar hinterher noch dichten, jawohl. Der Pumuckl hat doch tatsächlich die kleine Katze in den Kohlenkasten gesperrt. Und da das Tier sehr vollgefressen war, hat es auch nicht weiter gemaunzt, sondern sich zusammengeringelt und den Schlaf der Satten geschlafen. Als der Meister Eder zurückkam, saß der Pumuckl wieder unten in der Werkstatt in seiner Schaukel. Die Schrauben und Nägel hatte er alle ordentlich in die Schachtel zurückbefördert. So, das hätten wir wieder. Ja, was sehe ich denn da? Du hast ja tatsächlich wieder alle Nägel. Also, Pumuckl, du bist doch viel gescheiter als eine Katz. Habe ich mich da nicht getäuscht in dir? Du hättest dich sehr getäuscht, wenn du gedacht hättest, ein Kobold könnte nicht denken. Hm? Ich habe nämlich einen Verstand, der ist so groß wie... Na, wie groß? Naja, also er ist fast so groß, dass mein Kopf dafür zu klein ist. Ach, das ist ja allerhand. Ja. Ja, und wie geht's denn, Katzel? Warst du inzwischen oben? Ich? Oben? Ich gehe doch zu keiner Katze. Na, das hätte ja doch sein können, dass du die doch mit ihr anfreundest. Nein, das hätte nicht sein können. Alles Mögliche hätte sein können, aber das nicht. Na ja, vielleicht ist es gar nicht notwendig. Vielleicht liest jemand den Zettel. Du, da schau her. Da kommt eine Dame über den Hof. Das ist aber keine Kundin, die ich kenne. Grüß Gott. Ja, Sie wünschen? Guten Tag. Ja? Ich suche nach einer kleinen weißen Katze. Ah. Weiß, mit zwei schwarzen Pfoten. Die ist seit Tagen verschwunden. Meine Tochter ist untröstlich. Ist es vielleicht zufällig unsere, die... Ja, ich glaube schon, Sie. Heute früh ist uns zugelaufen. Ach. Mei, ganz verhungert und abgemagert ist. Kommen Sie nur gleich mit rauf im Schlitz? Ja. Kommen Sie her, da ist nämlich Herr Rom. Also so ein Zufall, ja, dass ich den Zettel gesehen habe. In die Straße, da komme ich ja nur selten. Also ganz schön weit ist die Muschi da gelaufen. Freilich. Muschi. Ja, Muschi, wo bist denn? Also ich sehe sie nirgends. Ah, vielleicht hat sie sich irgendwo vergrungen. Muschi. Psch, psch, psch. Ja, Muschi. Ja, kann sie in einem anderen Zimmer sein? Muschi. Na, die Türen sind ja alle zu. Muschi. Unter dem Herd kann sie wohl auch nicht sein. Ich meine da hinter dem Kohlenkasten. Na, da kann es nicht sein, weil der Kasten an der Wand anstoßt. So. Na, da ist kein Platz für der Katz dahinter. Mhm. Muschi. Ja, sowas. Das verstehe ich. Sagen Sie mal, haben Sie das Fenster offen gehabt? Das Fenster? Ja, das war offen. Also ich glaube, dann suchen wir vergeblich. Bei uns ist sie nämlich auch zum Fenster raus. Ja, schon, aber wir sind ja hier im ersten Stock. Ach, das ist für eine Katze nicht zu hoch. Ach, das ist aber ärgerlich. Ach, sowas. An das habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Na, vielleicht finden wir sie noch im Hof. Was machen wir denn da? Kann sie ja gar nicht sein. Die beiden haben eine Stunde lang fieberhaft den Hof und den Nachbarhof abgesucht und sind die Straße rufend hinauf und hinunter gelaufen. Natürlich vergeblich. Der Meister Eder ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Katze eingesperrt sein könnte. Die Sache mit dem offenen Fenster erschien ihm einleuchtend. Er war über sich selbst ärgerlich, dass er daran nicht gedacht hatte. Der kleine Kobold saß inzwischen etwas nachdenklich in seiner Schaukel. Alles war so schnell gegangen, dass es für ihn unmöglich gewesen war, die Katze aus dem Kohlenkasten herauszulassen. Zu dumm. Aber es würde schon noch eine Gelegenheit kommen, wo er sie dann schnell auf die Straße jagen konnte. Meister Eder kam von der vergeblichen Suchaktion allein zurück. Also wie vom Erdboden verschluckt ist die Katze. Stell dir vor, Pumuckl, die muss zum Fenster raus sein. Sowas. Nein, sowas. Hättest du dich gar nicht so aufregen brauchen. Tut mir nur leid. Die Frau war so enttäuscht. Ja, das tut mir auch sehr leid. Aber bei uns kann sie sich doch nicht verkrochen haben. Könnte höchstens sein. Aber auf den Schrank kannst du auch nicht sein. Oben auf habe ich nicht geschaut. Das muss ich jetzt doch vorsichtshalber da. Ja, ich kann dir ja vielleicht ein bisschen schauen helfen, vorsichtshalber. Man kann ja nämlich nie vorsichtshalber genug sein. Ja, ja. Katzen können sich nämlich überall hin verkriechen, an die seltsamsten Orte. Sei stark. Ich höre was. Alle Vöglein sind schon da. Alle Vöglein. Sei stark. Alle Vöglein. La, la, la, la. Die Katze ist da. La, la, la, la, la. Die muss da wo sein. Sei ruhig. Sei ruhig. Da schau her. Das kommt unterm Herd raus. Ah. Ja, da ist ja die Katze. Ja, freilich, ja, sowas. Ja, da ist ja die Katze, ja, freilich, ja, sowas. Pumuckl? Ja? Hast du die Katze da reingelockt? Anders kann's doch gar nicht sein. Ich? Ja, du. Ich sehe das ja an deine roten Ohren an, dass das du warst. Ich hab nur ein wenig gedacht, weißt du, ich wollte dir und deiner Katze nur beweisen, dass ich's kann. Was hast du gedacht? Dass das Viecherl da drin verhungern soll, ja? Nein, das habe ich nicht gedacht. Nur, dass sie einfach weg sein soll. Aber da drin wärst du verhungert. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte bloß... Also ich habe bloß jetzt will ich dir gedacht, was sagen. Pass auf, Vogel. Ja? Am gefährlichsten sind die glauben, sie könnten denken und kennen es nur halbert. Die nie was zu entdenken können, die richten das meiste Unheil an auf der Welt. Mit halbem Denken geht jede Lumperei hoch. Merkt ihr das? Ja, aber die Katze ist doch gar nicht verhungert. Und sie wird auch nicht verhungern. Dafür garantiere ich dir. Die Frau hat mir jetzt ihre Adresse nicht gegeben. Also können wir die Katze jetzt nicht mehr zurückgeben. Also müssen wir es endgültig behalten. Und weil du allein so dran schuld bist, wirst es auch du jeden Tag füttern. Von deiner Wurst. Oh, Schau mich doch nicht so an. Red nicht so traurig, ernst, fürchterbar mit deinem Pumuckl. Doch. Ich mag halt nun mal eben Katzen nicht. Da kann ich doch nichts dafür. Das ist mir wurscht. Du tust, was ich gesagt hab. Oder ich red nie mehr ein Wort mit dir. Ich setz mich jetzt selbst in den Kohlenkasten. Sei ruhig. Ja, schau nur, ich sitz schon drin. Ja. Und du kannst zumachen und mich einsperren. Ich will nichts mehr sehen und hören und schieb den Kasten nur zu. Herr Eder, ich habe vergessen, Ihnen meine Adresse zu geben, für den Fall, dass Sie die Katze zufällig irgendwo doch noch sehen. Ja, das ist ja gut, dass Sie nochmal kommen. Ja, kommen Sie nur rein. Danke. Stellen Sie sich vor, die Katz war doch unterm Herd. Also, irgendwie muss sie in den Kohlenkasten reinkommen sein. Ja, da ist sie ja. Muschi, ja. Muschilein. Wie ich vorhin in die Küche komme, da her ist Maunzen. Gerade habe ich mir überlegt, wie ich sie finden könnte. Da wird sich meine Ingrid aber freuen. Das glaube ich. Vielen, vielen herzlichen Dank, ja, Herr Eder. Bitte schön. Ich jetzt schnell heimlaufen mit meiner Muschi. Vielen Dank. Schulde ich Ihnen was? Ja, aber ich wüsste nicht was. Grüßen Sie mal Ihr Töchter schön von mir, gell? Und gut rausfuhr, dann muss man das Katzerl heute halt jetzt. Ja, also das wird bestimmt geschehen. Also, auf Wiedersehen, Herr Eder. Wiederschauen. Ja, Muschilein, ja, da habe ich ja wieder. Auf Wiederschauen. Wiedersehen. So, jetzt kann ich die Katze aber nicht mehr füttern. Ich hätte ihr ja schon was von meiner Wurst gegeben. Bestimmt. Du, hörst du mich denn nicht? Du, ich sitze immer noch im Kohlenkasten und wenn du mich strafen willst, dann kannst du ja den Kasten immer noch zumachen. Du hast gesagt, dass du nur dann nicht mehr mit mir redest, wenn ich die Katze nicht füttere. Ich kann sie aber jetzt nicht mehr füttern. Warum willst du denn jetzt nicht mit mir reden? Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann doch nicht gleichzeitig im Kasten sitzen und ihn zuschieben. Ich kann doch auch jetzt nicht meine Wurst einer Katze geben, wenn gar keine Katze mehr da ist. Komm raus. Es ist ja alles nur mal gut gegangen. Komm her. Ja, wie schaust denn aus? Ui, meine Hände sind schwarz. Schwarz wie... Ja, sehr schwarz. Wie die Pfoten von einer Katze. Ist lustig, nicht? Sehr lustig. Wenn ich meine Pfoten jetzt nicht wasche, sondern schwarz lasse, dann hast du mich dann auch so lieb wie eine Katze? Hau ab und wasch dir die Pfoten. Am Ende bleibt mir ja doch allerweil nichts anderes übrig, als dass ich die mag. Du kleiner Teufel, du. Ja, ich wasche mir jetzt ganz schnell die Hände. Und dann schiebe ich den Kohlenkasten zu und wir machen ihn nie mehr auf. Ja. Nicht wahr? Und so ist doch dann wieder alles in Ordnung gekommen. Und der Pumuckl war auf die Geschichte hin mindestens, nun ich will nicht übertreiben, aber sagen wir mindestens 2 Tage lang brav. Und wie es mit dem Meister Eder und seinem Pumuckl dann weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Auf Wiederhören.